Zeichen von Leben und Glück, verbunden mit uns seit tausend von Jahren. So weit reicht deine Entstehungsgeschichte zurück. Du stellst ihn auf in göttliche Höhen, heilbringendes Zeichen einer aufgehenden Saat. Überrascht all die Spitzen der Dome, allgegenwärtig du gerannt gegen Luke. Wahrhaftigkeit, Pflicht, Ehre und Treue, selbstlos so stehen wir bereit. Auf dass du aufsteigst, erhebst dich aufs Neue. Wir schwören nun den Fallen Eid. Wir flatter jedem Sturme zum Trotze. Leuchte, brenne, flieg uns voran. Leite, weise uns den Weg in die Freiheit. Lebe, ewig für uns Mann für Mann. Geboren, gewachsen aus dem Blut und Leid. Ich gesegnet, so seist du in Ewigkeit. Von wir flatter bis zum Morgenrot. Wir sind dir treu ergeben, bis in den Tod. Bis in Ostung, auf West und West, in Süd und auch Nord. Über Zeller, Messenberg, in jeder Stadt, jedem Ort. Unausmesslich Wort, wir können überdauern die Zeit. Bis unsterblich immer wert, bis hin zur Unendlichkeit. Heutzutage schweigen, sind wir noch immer im Krieg. Wir flattern jedem Sturm zum Trotze. Leuchte, brenne, flieg uns voran. Leite, weise uns den Weg in die Freiheit. Lebe, ewig für uns Mann für Mann. Geboren, gewachsen aus dem Blut und Stein. Ich gesegnet, so seist du in Ewigkeit. Von wir flattern bis zum Morgenrot. Wir sind dir treu ergeben, bis in den Tod. Bis in Ostung, auf West und West, in Süd und auch Nord. Über Zeller, Messenberg, in jeder Stadt, jedem Ort. Unausmesslich Wort, wir können überdauern die Zeit. Bis unsterblich immer wert. Flatter jedem Sturm zum Trotze. Leuchte, brenne, flieg uns voran. Leite, weise uns den Weg in die Freiheit. Lebe, ewig für uns Mann für Mann. Wir flatter jedem Sturm zum Trotze. Leuchte, brenne, flieg uns voran. Leite, weise uns den Weg in die Freiheit. Lebe, ewig für uns Mann für Mann. Geboren, gewachsen aus dem Blut und Stein. Ich gesegnet, so seist du in Ewigkeit. Und wir flattern bis zum Morgenrot. Wir sind dir treu ergeben, bis in den Tod. Bis in Ostung, auf West, du bist in Süd und auch Nord. Über Zeller, Messenberg, in jeder Stadt, jedem Ort. Das lässt sich fort, wir genügen, dauert die Zeit. Bis du stirbst, ich immer wärst. Gerechtigkeit.